Alan, jeder Strahlen, Alan, jeder Strahlen, Alan, jeder Strahlen, Alan, jeder Strahlen, Alan, jeder Strahlen, Alan, jeder Strahlen, Alan, jeder Strahlen, Alan, jeder Strahlen, Alan, jeder Strahlen, Alan, jeder jeder Stoffsnecke sehen wir Todsünden. In jeder Wohnung. Und wir nehmen es hin. Wir tolerieren es, weil es schon zur Gewohnheit geworden ist. Es ist trivial. Wir tolerieren es morgens, mittags und nachts. Nun, ab jetzt nicht mehr. Stop.

Leben auf sein, ist Lebenseinstellung und Drogen halt geil. Leben auf sein, ist Lebenseinstellung und Drogen halt geil. Lebenseinstellung und Drogen halt geil. We'll be right back. Wie viel hast du getrunken? Wodka und Bier. Aua. go. Niemand rein. We'll be right back. Man, schluckt bei elektronischer Musik in einem dunklen Raum eine Pille nach der anderen. Ganz ehrlich, der Fehler liegt in meiner Kindheit. Man, schluckt bei elektronischer Musik in einem dunklen Raum eine Pille nach der anderen. Schluck bei elektronischer Musik in einem dunklen Raum eine Pille nach der anderen. Ganz ehrlich, der Fehler liegt in meiner Schamusik. We'll be right back.